Und einen schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Nummer 13. Sind wir bei der 13? 13, Zählst ich du glaube mit? schon. Ja, ne? 13 Ja, ich müsste glaube sein. schon. Genau. Ja, dann noch wie immer bisschen Musik in den Hintergrund. Und Ja. Los geht's. los geht's. Vielleicht hätten wir die 13 auch weglassen sollen, weil die Bahn macht das ja auch so. Die lässt ja auch immer den Wagen Nummer 13 weg, weil das bringt Unglück. Wer weiß, vielleicht fliegst du gleich in die Luft mit deiner Ausrüstung oder so. Echt, in der Bahn ist es mir noch gar nicht so aufgefallen, da müsste ich mal drauf achten. Ja. Also vom ICE weiß ich zumindest, dass die immer so Nummerierungen haben von 21 bis 28, 29 und dann 31 bis 32. Genau, damit vermeidest du die 13 auf jeden Fall. Ja, aber die anderen, so Intercities, die haben ja normale Wagennummern, so von 1 aufsteigend. Da Muss man müsste. darauf achten, haben sie nicht. Also wenn, dann haben sie es geändert. Als ich noch regelmäßig Bahn gefahren bin, bis vor 1,5 Jahren, hatten sie keine 13. Tja, achte ich mal drauf. Interessante Geschichte. Ich kenne es von Hotels. Da wird es ja auch gesagt, dass man ja, das Zimmer mit der 13 vermeidet. Aber ich habe jetzt auch nicht so drauf geachtet, weil die meisten Hotels dann irgendwie auch nicht bei 1 anfangen, sondern irgendwie mit wilden 100er-Nummern rummachen, etagenmäßig oder sowas. Oder wann warst du das letzte Mal im Hotel in der Nummer 8? Oder irgendwas Einstelliges halt. Oh du, ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt schon in so vielen Hotels übernachtet. Ich war bestimmt schon mal in was Einstelligem in kleineren Hotels, aber keine Ahnung, also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ja, aber bei der Bahn muss ich echt mal drauf gucken. Also so ergibt sich ja morgen. Ja. Wie kommt das eigentlich mit diesem Aberglauben von der 13? Hast du da einen Plan? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Es kommt bestimmt von Freitag, den 13., aber bestimmt auch vorher. Das hat doch bestimmt hier irgendwas. Guck mal, 12 hast du doch immer auch so im biblischen Sinn mit 12 Aposteln und sonst was. Wo gibt's denn sonst noch? So Zahlen. In Märchen hast du noch so ein bisschen Zahlenmystik, irgendwie so mit 3 und 7. Aber 13? Gibt es irgendwie ein Märchen, wo die 13 böse ist? So Ich habe eine keine Ahnung. 13 miesen Schwestern und das Geißlein. Ich habe keine Ahnung. Die 7 kommt, glaube ich, schon aus dem Römischen Reich, dass diese Zahl besonders war. Da gab es ja Rom. Um Rom herum waren die 7 Hügel. Deshalb hat 7 dort schon eine starke Bedeutung gehabt. Aber 13? Keine Ahnung. Wann sind denn so Märchen entstanden? Brüder Grimm, das war doch hier. Boah, wann? Wo ordnet man das ein? Ich würde so sagen, irgendwann so 16., 17. Jahrhundert. Ganz, ganz leise und vorsichtig. Versuch mal ganz, ganz leise und vorsichtig, dass es keiner mitkriegt, auf Wikipedia nachzugucken. Da kannst du aber auch gleich mal wegen der 13 irgendwie gucken, weil. Ich weiß nicht, so Mystik, Aberglaube oder irrationale Geschichten. Ich meine, ich finde das immer relativ interessant. Wieso sollte man vor einer 13 irgendwie Angst haben? Also so eine 13 macht mir jetzt nicht mehr Angst als eine 8. Um nochmal bei der 8 zu bleiben. Nee, also mir macht eigentlich nie eine Zahl Angst, außer sie hat mehr als 4 Nachkommastellen. Pi. Ja. Die Todeszahl. Also Brüder Grimm, hier haben wir es doch. Geboren 1785, respektive 1786 in Hanau aus Hessen. Ich komme aus der HU. Hessisch-Uganda. Hanau hat das Kennzeichen HU. Man sagt immer Hessisch-Uganda dazu. Ja, ich fahre da jeden Morgen durch und bin auch froh, wenn ich nicht halten muss. Ja, gestorben sind sie beide in Berlin, 1863 respektive 1859. Dann haben wir das ja auch schon Da geklärt. lag ich ja gar nicht so grob falsch. Was hast du Obwohl, gesagt? 16. Jahrhundert, ich weiß es nicht 17.? mehr, 16., 17., 18., glaube ich. Was sind schon 100 bis 200 Jahre verschätzt im Lauf der Geschichte? Ja, was sind schon Märchen? Märchen finde ich auch irgendwie hat was. Also, ich meine, es wird ja schon so von Kindesalter an erzählt und du hast ja immer auch irgendwelche belehrenden Sachen drin, aber teilweise sind die auch ends brutal, ne? Also, Ja. ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass ich immer die verniedlichten Märchen erzählt bekommen habe. So, da war dann bei Aschenputtel, nachdem die den Schuh verloren hatte, da wurde dann halt einfach nur angeprobiert im Königreich, bis irgendwie jemand gefunden wurde, dem der Schuh gepasst hat. Das war so die Kindervariante. Und später war ich total entsetzt, als ich mitgekriegt habe, dass es irgendwie was mit abgeschlagenen Zehen und Raben, die was von Blutspritzern erzählen. Ja. So Hexe in den Ofen, da kam ich noch mit klar als Kind. Ja, das war auch nachvollziehbar irgendwie. Ich glaube, das war einfach, die war böse und böse muss irgendwie kaputt gemacht werden und so. Das war irgendwie als Kind, glaube ich, relativ einfach. Aber warum sich Leute aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Zehen abhacken oder Fersen abschneiden, um irgendwelche Schuhe zu passen, ist, glaube ich, als Kind nicht nachvollziehbar, vor allem nicht als Kerl. Da hat man es nicht so mit Schuhen. Ja, und mit den Prinzessinnen auch noch nicht, ne? Nee, nicht in dem Alter. Müsste man sich natürlich aus dem jetzigen Standpunkt irgendwie nochmal die ganzen Märchen antun und gucken, wie die Prinzessinnen so sind, mit denen was anzufangen wäre. Stillschweigen. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe mir da nie irgendwas vorgestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals habe ein Märchen gehört, also ob ich sie vorgelesen bekam. Ich kann mich gar nicht erinnern. Deine Eltern dir Märchen vorgelesen? Also ich weiß, dass es meine Oma mal gemacht hat. Aber auch nicht so vorgelesen, sondern eher so auch Freestyle erzählt. Deine Oma hat gefreestylt. Ja, also Poetry Slam oder so. Coole Oma. Ja, nee, also ich weiß aus Erzählungen, dass ich wohl irgendwie sehr fixiert war, dass die Märchen immer genau gleich erzählt werden. Und wenn da irgendwie mal was vergessen wurde oder was in der zeitlich nicht richtigen Reihenfolge irgendwie gebracht wurde, bin ich immer schnell ausgetickt und habe gesagt, hier, so und so gehört das aber. Was heißt denn ausgetickt? Alle wollten dich schlafen legen und du bist voll ausgeflippt. Dann erzähl dir richtig die Scheiße. Das Buch aus der Hand geschlagen, rumgetobt. Wusste ich gar nicht, dass du so drauf warst. Nee, so als Kind, ich weiß nicht. Da kann man ja mal relativ hysterisch sein. Dafür wirkst du jetzt ganz schön ruhig. Ja, ich wüsste auch nicht, wann ich das letzte Mal ausgerastet bin. Aber mir erzählt ja auch keiner mehr die Märchen falsch. Tja, was hast du denn fürs Leben mitgenommen aus Märchen? Ja du, ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass mich da irgendjemand mal... Dass mir jemand Märchen erzählt hat, ich kenne natürlich einige, aber ich hatte da nicht viel mitgenommen. Ich fand eigentlich immer nur die Geschichten ganz cool, wenn überhaupt, aber sonst, also moralmäßig habe ich da, glaube ich, wenig mitgenommen. Hast du auch so Erzählungen oder Geschichten irgendwie Ängste als Kind gehabt und dann vor irgendwas total die Panik geschoben? Kann ja, es muss ja nicht vom Märchen sein, kann auch irgendwie aus einem Film oder aus einer Hörspielkassette oder irgendwas, was dich halt total geschädigt und paralysiert hat? Nee. Also was ein bisschen nachhaltiger immer noch nachwirkt, wenn ich dran denke, ist, da gab es mal so eine Fernsehserie, ich glaube, die hieß Die Dreibeiner oder so. Die Dreibeinigen Herrscher. Ja, genau, Die Dreibeinigen Herrscher. Da ging es irgendwie darum, dass irgendwelche Außerirdischen auf die Erde kamen, sondern so dreibeinige Maschinen, die keine Ahnung, so 100 Meter hoch waren oder 200 Meter, wie so dreibeinige Spinnen, Weberknechte irgendwie. Und ja, so robotermäßig, ne? Ja, und die haben dann immer die Leute irgendwie an den Köpfen angesaugt und haben die dann nach oben gezogen und haben die dann irgendwas mit denen gemacht. Das fand ich immer ganz gruselig irgendwie. Das lief im Mittagsprogramm, das fand ich voll merkwürdig. Ich habe das früher nie gesehen, irgendwann vor ein paar Jahren, so als ich im Studium war, ist das nochmal hype-mäßig ein bisschen rumgegangen, aber da habe ich mir die erste Folge angeguckt und dann hatte ich das, wie du so oft hast, dass du dir gedacht hast, ach nee, da zerstöre ich mir das Bild lieber nicht. Ich hatte zwar auch kein Bild aus der Vergangenheit im Kopf, weil ich es halt damals nicht gesehen hatte, aber das war dann so beim, ja, wenn du da so mit 20 drauf geguckt hast, war es schon irgendwie relativ scheiße. Ja, schon. Ich habe auch irgendwann nochmal da reingeschaut und habe nach 2 Minuten, 3 Minuten ausgemacht, weil das ist nicht zu ertragen gewesen. Aber solange es als Kind geprägt hat? Also ich weiß nicht, wie das bei mir zustande gekommen ist. Ich glaube, das waren mehrere Sachen. Einmal irgendwie so im Sand eingebuddelt sein und dann kommt Wasser. Das kennt man ja irgendwie so auch aus der ein oder, ich weiß gar nicht woher, aber so das Bild hat man natürlich. Ne? So, ja. Und das kam in Kombination mit einem Was-ist-was-Buch, was ich hatte über unsere Erde. Und nachdem ich da irgendwie fertig war, hatte ich Angst vor Kontinentalplatten. Weil Ich habe mir das dann irgendwie so vorgestellt, dass du im Meer ins Wasser gehst, ne? Und dann trittst du halt in so eine Spalte rein und dann gibt es halt Kontinentalplattenverschiebung und dann bleibst du halt hängen. Und Du ja. hast ja auch einen großen Gegner rausgesucht. Natürlich. Ja, und wenn dann halt die Flut kommt, dann ist halt Ende Gelände. Wahrscheinlich wäre vorher schon Ende Gelände, weil der Fuß halt total im Arsch ist. Aber da hatte ich wirklich Angst vor als Kind längere Zeit. Ja, du, ich meine, wenn du mit dem Fuß in so einer Kontinentalplatte hängen bleibst, das kann auch schon, also ist bestimmt nicht angenehm, aber die bewegen sich sehr langsam. Wenn du schnell bist, kannst du den Fuß noch rausziehen. Ja, aber ich meine, wenn du sowas irgendwie mit, keine Ahnung, 6, 7, 5 Jahren irgendwie hast, ne, dann bist du halt auch schon relativ physikinteressiert. Ja, schon. Ich wundere mich, dass du dich als Kind vor Kontinentalplatten fürchtest. Und Hunden, um zu Ja, was Realem zu kommen. das ist jetzt auch. Ich habe Angst vor Kontinentalplatten und vor Hunden. Nicht schlecht. Aber wo du gerade Wasser gesagt hast, ich hatte doch eine Sache. Es gab mal eine Serie, Simon and Simon hieß die. Ja, die kenne ich auch noch. Und da gab es eine Folge, die hat damit angefangen. Es hat ja immer mit irgendeinem Szenario angefangen. War ein Freibad, es war voll, es war Sommer, überall schwammen Leute im Freibad. Es war irgendwie so bis 3 oder 5 Meter tiefe Bad. Und dann kam unten durch so ein Rohr, Wasserzufluss oder was auch immer das war, einer im Taucheranzug, hat sich oben einen geschnappt in diesem Freibad, hat den runtergezogen und mit Handschellen unten unter Wasser festgemacht. Und der ist dann ertrunken, er ist wieder durchs Rohr weg. Und seitdem habe ich, also bis heute bin ich eigentlich nicht gern im Wasser. Ich weiß nicht, ob es deswegen war oder ist oder nicht. Aber das fand ich ganz schön hart. Und wenn ich da heute dran denke, das ist es mir immer noch ganz schön hängen geblieben. Echt, du bist nicht so ein Wassertyp? Nee, gar nicht. Also ich habe nichts gegen Wasser, aber ich bin jetzt nicht so wasseraffin. Danke, Simon und Simon. Das kann ich ja irgendwie nicht verstehen. Ich bin ja schon so eine Wasserratte. Also ich bin so, wenn man ins Schwimmbad geht, dann geht man da ins Wasser und legt sich nicht blöd auf die Wiese oder isst ein Eis oder geht sich sonnen. Da geht man rein und wenn man irgendwann fertig ist, geht man wieder raus. Ja, auch so Wellen und sowas, das ist alles schön. Das bräuchte man hier mal öfters. Ja, ich habe ja auch nichts gegen Wasser. Ich wollte letztes Jahr, wo wir in den Urlaub gefahren sind, hatten wir hier im Reiseprospekt so ein Werbedingens drin von so einer fest installierten Welle. Wurde dann halt, ja, wie so eine Wasserrutsche, die halt angespült wird mit Wasser, wurde dann halt so auf dem Ding surfen kannst. Ja. Und da habe ich mich total gefreut und wollte endlich dahin fahren. Und dann haben wir es irgendwie bei der Buchung verpeilt und waren dann woanders. Ja, dann musst du bei Google arbeiten. Haben die nicht so einen Wellengenerator irgendwo im Office stehen? Das wär's. Aber bei Google arbeiten, da würde ich lieber bei der neuen Suchmaschine von MC Hammer arbeiten. Da ist doch bestimmt den ganzen Tag Party. Jetzt muss ich mal gucken, wie Heißt heißt die Wushi? Nee, das? Wire Do. Wire du, ja. Und hast du. MC Hammer macht Google Konkurrenz. Die ist aber noch nicht live, oder? Ich wollte gerade schon fragen, hast du schon mal was gewire Dude? Nee, ich war auf der Seite. Und also die sind in so einer Prä-Beta-Phase. Du kannst dich anmelden und kannst dann eventuell mitmachen, wenn du lustig bist. Aber das ist schon alles so super. Also ich meine, MC Hammer macht eine Suchmaschine. Die Kommentare sind natürlich reichhaltig zu dem Thema. Und die besten Kommentare, die ich bisher gelesen habe, waren total behämmert. Hervorragend. Was mir auch gefallen hat, war, demnächst machen Scooter auch eine eigene Suchmaschine für Hyper-Hyperlinks. Ja, der ist auch schön. Ja, wenn du auf die Webseite gehst, du wirst sehen, es gibt ja auf Webseiten immer dieses Icon, dieses Favicon, Favorite oder wie das heißt, Favicon für Und die da hast du Webseite. so eine Bling-Bling-Kette. Oder so ein Nee, 90er das ist noch Adidas-Trainingsanzug. das Tomcat Application Server Logo. Das ist schon sehr lustig. Ich weiß nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Es soll ja irgendwie darum gehen, dass er unzufrieden ist mit den Suchmaschinen der MC Hammer. Dass wenn man irgendwie MC Hammer eingibt, dass man wahrscheinlich nicht ihn selbst gleich auf Platz 1 findet, sondern irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Baumärkte oder sowas. Und er will das ja alles ein bisschen kontextsensitiver gestalten, also nicht nur Keyword-basiert. Sondern dass, wenn du MC Hammer eingibst, dass das Ding denkt, aha, der sucht jemand nach MC, das muss ja irgendwas mit Musik zu tun haben, also biete ich ihm direkt alles, was im Kontext von MC Hammer Musik und was hat MC Hammer denn alles so Tolles gemacht und das alles ein bisschen inhaltsbezogener darstellt. Man darf gespannt sein. So ein bisschen wie das Wolfram Alpha irgendwie von damals klingt das. Ja, Und genau. da hingen halt ernst die Wissenschaftler dran und da so ein komischer Rapper. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Aber gut, es macht auch halt immer viel das Sprachliche aus. Ne? Guck mal, wenn du jetzt sagst hier gegoogelt, das klingt schon irgendwie jetzt, wenn du dir mal die ganzen Konkurrenzsuchmaschinen anguckst, nehmen wir jetzt mal Bing. Ich habe jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, hier, ich habe das mal im Internet gebingt. Nee, bis ich Oder so Yahooisiert. Bei dem Ding, gut, gewired würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann halt sagen, hier, das habe ich im Internet gehämmert. Und Stimmt. das hat auf jeden Fall schon Durchsetzungspotenzial. Ja. So, der Google-Killer. Das habe ich gehämmert, Alter. Jo. Gewired, könntest du auch sagen, ist natürlich nicht so cool wie gehämmert. Gehämmert, ja, das geht schon. Gehämmert ist. Und wenn er nichts findet zu deiner Suche, sagt er, can't hammer this. Can touch this, ja. Yeah. Can't hammer this. Can't hammer this. Ich hatte mal eine Kassette von MC Hammer. Aber außer dem bekannten Lied kann ich mich auch nicht dran erinnern, was da irgendwie noch so drauf war. Aber die haben irgendwie auch alle relativ ähnlich geklungen. Ich kenne nur kein Touch des, also ich war nie so der Hip-Hopper, insofern ist das alles an mir vorbeigegangen. Ja. Nee, also, weil nicht, ich weiß ja überhaupt nicht so an. Ich finde es cool, dass er irgendwie sowas macht, dass er sich da irgendwie ins Gespräch bringen will oder vielleicht macht er das wirklich seriös und denkt wirklich, er könnte da irgendwas reißen. Ich bin einfach nur gespannt. Also, ich will es jetzt nicht gleich verteufeln. Ich finde es irgendwie ein bisschen. Irre, aber irre ist gut. Schau mal, was bei rauskommt. Ja, also das Potenzial ist vorhanden, weil ich persönlich ärgere mich gerade tot über Google, weil einmal mit dem Google Plus, dass da meine Kontakte irgendwie jedes Mal verloren werden und die Kreise sich resetten, wenn ich mein Handy irgendwie mal neu installiere und mal komplett platt mache. Das nervt mich. Dann nervt mich hier dieser komische Messenger, der eigentlich total cool ist, aber der es nicht gebacken kriegt, entweder abzusenden, weil jedes Mal, wenn ich was schreiben will, sagt er, ja, hier, nee, geht nicht. Und dann, wenn mal jemand anderes, hier du oder sonst wer was schreibt, dann bekomme ich das manchmal sofort und manchmal mit ernstem Delay. Und da kann mir auch keiner weiterhelfen. Und diese Hangout-Geschichte, die will ich die ganze Zeit auf dem Handy testen, aber das geht nicht, weil von da kannst du nur teilnehmen, aber nicht initiieren und das ist alles Schrott. Und jetzt wird noch hier meine meistgenutzte Anwendung von Google, der Google Reader, wo ich die ganzen Feeds monitore und ja, was halt so meine Informationsquelle im Internet Nummer 1 noch vor Twitter und allem anderen ist, soll jetzt irgendwie auch umgebaut werden. Und da weiß ich noch nicht, was ich von halten soll. Was soll denn da gemacht werden? Also, was ich gehört habe, ist irgendwie, dass diese Folge anderen Leuten Funktion entfernt wird, was ich eigentlich sehr doof finde. Und das Sharing von Artikeln, die du halt irgendwie weitergeben willst, auch irgendwie überarbeitet werden soll. Und ja, ich klicke mir da halt immer, ich habe da halt diverse Workflows, egal ob ich jetzt irgendwie bei Facebook reinstelle oder mir eine Evernote-Notiz oder irgendwas ins Pad reinwerfe, es kommt halt irgendwie alles vom Google Reader. Und ja. Wie wir das letzte Mal schon hatten, ne? Wenn irgendwie die Standards sich ändern, bin ich verloren. Du hast die Frage, ob wir das so drastisch umbauen, dass da gar nichts mehr funktioniert. Ich denke, du wirst dann News weiterlesen können. Das hoffe ich doch mal. Und ich denke nicht, dass sie das ganze Ding komplett umkillen, aber man weiß es nicht. Ich meine, Ja. Google ist gerade on a killing spree. Ja? Also die schmeißen Apps raus, die bringen da ständig neue Features. Ich bin eigentlich, also ich persönlich bin sehr begeistert von dem ganzen Kram, wo du, also diese Google-Punkte, Google-Plus-Punkte, die du angesprochen hast. Ja, kann ich bestätigen, was den Messenger betrifft. Also es geht mir genauso. Manchmal kommt es mit einem riesen Delay an, obwohl die Nachrichten sind da. Also so, wenn du irgendwie zwischendrin mal in den Messenger reinklickst in der App, dann kommen die Nachrichten auch an. Ja, das stimmt. Du Aus kannst halt irgendeinem manuell Grund. refreshen, aber hast du dieses Absenden-Problem auch? Nur wenn ich keinen Empfang habe, aber sonst nicht. Also ich habe das, wenn ich beispielsweise irgendwie an der Firma sitze, da bin ich entweder über WLAN connected und wenn das ausfallen sollte, kann ich auch noch über 3G und ich krieg's von da nicht gebacken, irgendwie eine Nachricht wegzuschicken. Da sollst du auch arbeiten. Ja, nach dem dritten Mal auf Retry funktioniert es dann halt irgendwie. Und das ist halt alles sehr mysteriös. Aber ansonsten gebe ich dir recht, das sind irgendwie, ja, bis auf die Tatsache, dass irgendwie in letzter Zeit gefühlt mehr Dienste einstellen als rausbringen, doch extrem cool. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich habe keinen von den Diensten, die sie eingestellt haben, jemals genutzt oder vielleicht mal ausprobiert, aber für mich macht das bisher alles extrem Sinn, was sie da tun. Ich fand Google Wave ja irgendwie toll. Kenne ich nicht. Das ist auch so ein bisschen hier wie dieses Pirate Pad, was wir da nutzen, nur dass du da auch noch irgendwie Audio, Video und alles mögliche embedden konntest, hattest auch wieder so einen Timeslider, Revisionsspeicherung bei jedem Tastenanschlag, ja, halt mit Gruppen und hier und da. So das Ganze, was wir jetzt nehmen, irgendwie nochmal in funktioneller, aber ja, damals halt ein bisschen buggy. Aber das Konzept war halt irgendwie, war halt geil, weil es war mit so, ja, mit so das erste größere kollaborative Ding. So, ich gucke mir jetzt gerade nochmal Evernote an. Das habe ich mir jetzt mal auf dem Handy und auf dem Rechner irgendwie drauf gemacht. Das ist halt auch so. Sammle dir deine Notizen, Gedanken, Bilder, Audio und so an alles an einer Stelle. Da fehlt mir aber halt auch wieder dieses gemeinsam drauf zugreifen. Das geht zwar auch, aber es kostet dann irgendwie einen 5er Monat und das finde ich dann doch ein bisschen scheiße. Ja, Evernote hatte ich auch mal ausprobiert, fand ich extrem cool umgesetzt. Also ich finde dieses Look and Feel und alles, also ich fand es eine extrem gute Applikation, nur ehrlich gesagt, ich habe es nicht gebraucht. Ja, nur selten habe ich es wieder runtergeschmissen. Ja, ich habe es jetzt irgendwie die letzten ein, zwei Wochen mal benutzt, um doch so die eine oder andere Meldung für den Podcast hier irgendwo reinzuwerfen. Ich trinke gerade einen Schluck, deswegen die Stille. Was trinkst du heute? Ach, wie immer. Ginger Ale? Energy Kirsch Wild Cherry Ding. Boah. Du bist so disgusting. Ich trinke heute ein Salbei-Honig-Erkältungsgetränk. Nicht weil ich erkältet bin, sondern weil es das einzige war, was ich in einer sonst leeren Schachtel Magen-Darm-Tee noch gefunden habe. Mit Honig? Nochmal vors Mikrofon gehen. Mit Honig komme ich ja irgendwie auch nicht klar. Oh, okay. Ich liebe Honig. Da gibt es auch krasse Unterschiede, oder? Ja. Mein Vater ist Imker. Ah, das ist. Ich kenne klaren Honig und ich kenne trüben Honig. Ja. Und ich stand jetzt am Samstag am Markt und die Marktfrau war irgendwie auf dem Klo, sodass ich 2 Minuten vor diesem Honig stand und mir Gedanken über Honig machen konnte. Dann dachte ich mir, was ist denn der Unterschied zwischen klarem und trüben Honig? Weißt du das? Ist da einfach mehr Wachs drin aus dem Bienenstock oder? Wie da, macht ist denn, Wachs, da ist kein Wachs drin. Wie macht denn die Biene klar? Du weißt es nicht. Mein Vater hat es mir bestimmt mal erklärt, aber ich kann es jetzt nicht wiedergeben. Also der Trübe heißt im Fachjargon streichfähig, aber ich weiß nicht. Ah, und der andere ist eher so klebrig, zähflüssig, fluid. Der Trübe, der kann sehr hart sein, je nachdem, was du da für einen Honig nimmst. Also je heller der ist, desto härter ist er, glaube ich. Aber frag mich jetzt nicht, ich glaube, der wird einfach nur länger gerührt. Beim Schleudern. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wenn mein Papa das jetzt hört, der köpft mich. Wie viel Zeit nimmt denn so Imkerei in Anspruch? Oh, viel Zeit. Viel Zeit, weil der Imkerei fehlt ja der Nachwuchs. Und an sich ist das Staatenbildende Insekt wie die Biene oder die Ameise ja extrem cool. Und ich weiß nicht, wie es ist, aber jetzt so, man hatte ja in den letzten Jahren irgendwie auch vermehrt Probleme mit diesem Bienensterben. Da war es ja, glaube ich, mal ein Jahr lang so, dass du da ein bisschen Kohle mitmachen konntest, indem du hier einfach deine Bienen rumgekarrt hast und über die Felder zum Bestäuben geschickt hast, oder? Ja, genau. Also dieses Bienensterben, was wir hatten, das war ursprünglich, oder war sehr oft durch diese Varroa-Milbe, die aus dem fernen Osten angeschleppt wurde, die sich halt irgendwie auf die Biene setzt und dann die Biene auszehrt. Da haben sie aber halbwegs in den Griff gekriegt. Da gibt es auch mittlerweile ziemlich viele Chemikalien. Und es ist auch so, dass die ganzen Institute für relativ wenig Geld den Imkern dieses Gegenmittel mittlerweile zur Verfügung stellen. Aber da war es tatsächlich so, dass die, ich meine, die Felder müssen ja bestäubt werden. Das ist ja quasi so ein Nebeneinanderleben der Bauern, also derjenigen, die irgendwas anpflanzen, und den Imkern. Die sind ja schon sehr froh, wenn die Imker da ihre Bienenstöcke da irgendwo hinstellen. Das stimmt schon. Aber es ist viel Arbeit. Also, wenn du das nicht, wenn du jetzt nicht so eine Bienenfarm hast, sondern einfach nur einzelne Stöcke, die du als einzelner Imker betreust, dann darfst du das, was du da irgendwie mit Honig verdienst am Ende, eigentlich nicht mit der Arbeitszeit verrechnen. Das lohnt sich nicht. Ja gut, das darfst du eh nicht, aber die Frage ist halt, ob du jetzt irgendwie ja, das mit relativ geringem Aufwand halt auch machen kannst und sagst, ja, dann schicke ich sie halt entweder jetzt nicht aktiv raus auf irgendwelche Felder, sondern ich habe halt eine Stelle, wo ich sie stehen habe und dann gucke ich hier, was weiß ich, einmal die Woche oder sowas vorbei Ja, und natürlich. ernte mir Also am Ende das den geht auf jeden Honig ab. Fall. Also die Frage ist halt, mit wie viel Minimalaufwand du so an die ganze Geschichte rangehen kannst. Ja, also ich meine, es gibt Zeiten, da hast du deinen Bienenstock, kannst ja auch nur einen Bienenstock haben, der muss ja auch nicht besonders hoch sein. Kostet auch nicht so viel. Holst den Volk und dann stellst es hin und dann fangen die an zu ernten und dann musst du halt zu bestimmten Zeiten musst du dich halt um die Bienen kümmern. Dann musst du hier mal irgendwie was rausnehmen, was reintun und frage mich nicht, was genau. Musst man sauber machen und musst irgendwann natürlich in Honig ernten. Das ist dann ein bisschen aufwendiger. Aber da gibt es eigentlich immer Imker in der Region. Es gibt Imkervereine in ganz Deutschland, an die man sich wenden kann, die einem dabei helfen, die einen da einführen, die dir auch beim Schleudern helfen, wenn du dir selber mit einem oder zwei Stöcken keine Schleuder holen willst. Also da findet man überall Hilfe. Ich sehe das an meinem Vater, also der macht das ja auch und war auch irgendwie Vorsitzender vom Bienenverein, der Bienenkönig, wie ich ihn immer nenne. Und der macht das auch, der hat regelmäßig junge Leute, also Nachwuchs, junge Leute bis ältere Leute, denen er das Imkern beibringt. Manche bleiben dabei, manche nicht. Und also man kriegt da immer geholfen bei den Imkervereinen. Wen es interessiert, ruhig mal hingehen. Ja, rufe ich auch zu auf. Ich meine, ich hatte ja meine Ameisenfarm, das ist ähnlich. Irgendwann hänge ich mir nochmal so einen Hummelkasten hin. Da gibt es im Internet auch die ein oder andere Anleitung. Das ist irgendwie so ein Kasten, den du dir einfach an die Fensterscheibe bappst. Und ich weiß noch nicht wie genau, aber irgendwie kriegst du dann Hummeln dazu, da drin zu nesten. Und dann hast du so einen coolen Kasten am Fenster und kannst Hummel gucken. Okay. Und da die Viecher halt relativ groß sind, ist der Staat auch nicht so groß. Ja. Und ja. Ich finde das alles cooler als so ein Hund. Ich Ein weiß gar Hund, nicht. da wirfst du den Stock und dann bringt er den wieder. Aber da kannst du Hummeln gucken. Ich wusste gar nicht, dass Hummeln so Herdentiere sind. Also ich dachte, das sind Einzelgänger. Ist bei Hummeln und Bienen, bei Wespen, warte mal, bei Wespen ist es so, dass alle Wespen Einzelgänger sind. Bei Wespen gibt es gar keine Staaten. Bei Hummeln gibt es so. Moment mal, es gibt auch Wespennester. Es gibt Wespennester. Ja, stimmt, es gibt auch Wespennester. Okay, dann ziehe ich das nochmal zurück. Also bei Wespen und Hummeln und Bienen ist es so, dass es wohl Staaten gibt, aber es gibt auch einzellebende Tiere. Also so wie die einzellebende Hummel, die irgendwo in irgendeinem Loch in, was weiß ich, in der Erde oder in so einem Holzding oder sowas wohnt, gibt es auch Bienen, die einfach so alleine ihr Ding machen. Ja. Und Wespen auch. Und bei den Ameisen ist es halt so, dass es das da nicht mehr gibt, sondern dass die komplette Art der Ameisen alle irgendwie im Staat leben. So eine einzelne Ameise kriegt alleine auch nichts gebacken, ne? Also. Ja, wobei, ich würde jetzt sagen, so eine einzelne Wespe kriegt auch nicht so viel wirklich mehr gebacken, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich verstehe auch nicht, worum es sie gibt, um ehrlich zu sein. So Wespen? Ja. Die Ja. nerven doch nur. Ah gut, die machen bestimmt Insekten kaputt oder andere Läuse oder sowas. So wie, ich überlege gerade bei Biene Maya, da wurde man, sowas wurde man doch zivilisiert. So. Da waren die, ich überlege gerade, ob es Wespen bei Biene Maya gab, weil da hattest du, bei Ameisen hattest du bei Biene Maya und das war so die Polizei, die toten Tiere und alles weggebracht hat. Hornissen gab es irgendwie, aber die waren, glaube ich, nur böse. Aber Wespen? Ja, stimmt, Hornissen, also da kannst du mich auch mit jagen. Also die mag ich gar nicht. Da hat man auch immer nur Horror-Stories gehört. Wir hatten bei uns einen Ort, ich komme aus einem relativ kleinen Ort ursprünglich, und als ich Kind war, da hatte ich irgendwann gehört, dass irgendjemand da in der entfernteren Nachbarschaft beim Rasenmähen über irgendwie einen Hornissenhaufen gefahren ist oder so, und dann wurde er von einer Hornisse in die Schläfe gestochen und war tot. Ja, das ist so mein Erlebnis mit Hornissen oder das, was mir da hängen geblieben ist. Seitdem habe ich total die Paranoia, wenn ich irgendwelche Hornissen sehe, dass ich gleich in die Schläfe gestochen werde. Ich habe als Kind auch immer voll die Geschichten gehört, aber habe da nie eine Hornisse gesehen. Und jetzt, ja, ist lange her, aber ich war auch schon älter, als ich meine erste Hornisse gesehen habe. Da habe ich mir auch nur gedacht, boah, das ist ja jetzt der Brummer. Da hätte ich als Kind aber auch Angst gehabt. Ja, das sind Riesenteile. Ich finde die auch total ätzend, würde ich sagen. Ich habe riesen Respekt vor den Teilen. Wie ist denn das mit Libellen? Vor Libellen hatte ich immer Angst als Kind. Stechen die? Die können gar nicht stechen, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber Libellen machen gar nichts. Die sehen nur groß aus und machen so diesen aggressiven Ton, wenn sie an einem vorbeifliegen. Ja, die fand ich immer voll böse. Nee, die Libellen sind cool. Als Kind habe ich mal einen Stock in der Hand gehabt, da kam eine Libelle und ich habe auf die Libelle gehauen. Ich habe sie im Flug getroffen, danach sah sie aus wie ein V. Ist aber nicht mehr geflogen. Nee. Solche Dinge weiß ich heute noch. Es tut mir heute noch total leid. Ja, aber ja, ich glaube, wenn man so in seiner menschlichen Laufbahn einen Insekt auf dem Gewissen hat, ist das noch was, wo man durchaus mit klarkommen kann. Ich habe mindestens noch eine Ameise verkokelt. Stimmt, ich glaube, das hatten wir schon, ne? Ja. Ja, aber das kann man ja alles unter Forschung irgendwie abtun. Ja, stimmt. Da gab es andere, die haben viel mehr gemacht und haben gesagt, ja, das ist nur Forschung, ne? Genau, hier so Mäuse tot, Affen tot, da wird alles. Und die Leute machen das doch täglich. Ja, wo du Affen sagst, verlinke ich nachher nochmal das YouTube-Affen-Video. Das ist der Knaller. Das YouTube-Affen mit den 1000 Affen? Mit den 1000 Affen. 13 Affen. Warst du mal an diesem, in Gibraltar gibt es so einen Affenfelsen auch, oder? Also da hier Spanien, Marokko, Meerenge da. Da waren mal Kumpels von mir, haben mal irgendwie Interrail gemacht und sind da mal runtergefahren. Die hatten gemeint, da gibt es so einen Affenfelsen, wo die auch so rumrennen wie in dem Video. Aha. Der Affenfelsen von Gibraltar. Okay. Aber da du den nicht kennst, kann ich dir leider auch nichts erzählen, weil ich war da nicht. Ich kenne ihn nur vom Hörensagen. Ja, wenn ich bei Google Affenfelsen eingebe, da kommt erst Affenfelsen Braunschweig und Mönchengladbach. Das ist erstmal weit vom Gibraltar weg. Es gibt in Deutschland Affenfelsen. Scheinbar. Das ist wahrscheinlich nur so ein Paviangehege. Was sind denn die coolsten Affen deiner Meinung nach? Ich kenne mich mit Affen nicht aus, um ehrlich zu sein. Echt nicht? Ich finde ja Affen so irgendwie schon die coolsten Tiere. So von Gorilla-Babys niedlich. Aber also überhaupt Affenbabys. Ah, ich glaube Orang-Utans. Die mag ich am liebsten. Kleine Orang-Utans. Echt, ich finde ja diese Paviane, die sind geil. Weil die machen immer irgendwie Action, immer irgendwie Scheiß. Die haben halt so einen bösen roten Arsch, aber. Als Kind war ich mal im Frankfurter Zoo und hab mir diese Paviane angeguckt und da saß einer von den Pavianen auf seinem Felsen, hat sich einen runtergeholt. So. Hat sich an der Nudel gezupft. Wer jetzt, du oder der? Nein, der Affenmann. Achso, okay. Ich glaube, wenn ich mir im Zoo vor dem Pavian-Felsen irgendwie selbst einen runtergeholt hätte, würde ich heute nicht hier sitzen. Du wärst bestimmt. Da wäre ich zu größerem bestimmt. Ja, ich glaube auch. Okay. Oh, raus aus meinem Kopf. Ja, da müssen wir was anderes rein in deinen Kopf bringen. GTA 3 ist 10 Jahre alt geworden. Okay. Hast du GTA? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, GTA. Hast du irgendwie was? Konntest du was anfangen mit GTA? Mit irgendeinem Teil? Ja. Ja? Ja. Ab Teil 3 alles. Ab Teil 3, ja, cool. Dann ist es genauso wie bei mir, weil mit den ersten zwei konnte ich irgendwie nichts. Die fand ich zu schwer. Da bin ich immer abgekackt. Ich finde alle generell zu schwer. Also ich habe, glaube ich, keins irgendwie weitergespielt als geschätzte Hälfte. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt, aber irgendwann habe ich immer aufgehört, weil dann kam, also ich war dann nie so schnell, dann kam immer schon das nächste, dann habe ich mit dem nächsten angefangen und irgendwann nicht aufgehört. Und irgendwann, glaube ich, der letzte habe ich nicht mehr weitergemacht, weil es hieß, es läuft auf dem PC irgendwie nicht gut und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Ja, aber das sind schon irgendwie Dinger, die jedes Mal wieder Maßstäbe gesetzt haben. Ja, es sind grandiose Spiele, ganz ehrlich. Ich habe neulich dieses Red Dead Redemption noch gesehen bei einem Freund. Das sah auch cool aus und also ich finde, die machen das halt schon ziemlich gut. Ja, das wird ja jetzt auch, warte mal, wo sind wir denn aktuell? Bei 4, ne? 4 ist das, was in diesem New York-Ding ist gerade? Ich habe keine Ahnung, ich dachte 5 wäre aktuell, aber ich mag mich täuschen. 5 gibt es jetzt, glaube ich, irgendwie einen Trailer oder sowas. Das kommt neu. Ne, Okay. warte mal, Quatsch, genau. 4 war hier San Andreas mit den Schwarzen. Stimmt, da konnte man immer die Prostituierten wegprügeln. Ja, genau. Ja, nee. Da bin ich mal gespannt. Also das. Muss mal gucken, auf welcher Plattform das rauskommt. Vielleicht hole ich mir dann mal irgendwas, um das alles. Ja. Nochmal nachzuholen. So, das Vierer kann ich hier noch auf der Xbox betreiben. Auf der alten. Ja. Das neue dann aber nicht mehr und das ganz neue dann wohl auch nicht mehr. Ja, also die Spiele sind schon saucool, muss man schon sagen. Ich meine, damit haben die sich ja echt ein Denkmal gesetzt, die Jungs da von dieser, die das machen. Ich überlege mir gerade, was so ähnliche Meilensteine. Quake war irgendwie sowas, oder? Weil das war, glaube ich, so mit der erste Shooter, wo du hoch runter gucken konntest. Während du bei Doom ja nur rechts, links, vorwärts, hoch und sowas. Ja, kann sein, Das war so ein ja. Ich bisschen hab. ein Meilenstein. Ja. Ich habe neulich gehört, dass sie ein neues rausgebracht haben, dieses oh, wie heißt denn das? Rage? Rage, ID Software Rage, genau. Aber das soll ja nicht so toll sein. Also es wundert mich, die waren noch immer für so Überraschung gut. Was ist los mit denen? Sind die träge geworden? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es jetzt nicht mehr die Leute, die das früher mal waren. Quake war auch von ID, ne? Ja. Doom, Quake, Wolfenstein. Ich überlege gerade, wie das nach Quake so weiterging. Da war ja erstmal Ruhe so. Zumindest von ID. Das nächste würde ich dann irgendwie das Doom 4 wieder verorten. Doom 4 gab's? Ja? Oder 3? Ne, 3, ne? 3 gab's? Zwei Genau, das war. war das Alte, was wir so zu Kinderzeiten spielen hätten können, wenn wir alt genug gewesen wären. Und 3? Ja gut, 3 kann dann irgendwann. Gibt es ein 4? Ne, gibt wahrscheinlich gar kein 4. Hab ich wieder Scheiße geschwätzt. Ich weiß es Also es nicht. gab einen Doom Doch, später. es Quake 4? Nee, Quake 2, 3D3. Siehst du, Ich glaube, es gab Doom. Ach, das ach, blickt mich mir doch alles schreckt. gar nicht mehr, echt. Hauptsache ballern. Ballern. Und das kann man bei Rage auch? Nee, das ist ein Aufbauspiel. Echt jetzt? Quatsch, natürlich kann man da ballern. Es ist von ID, ja, wird immer geballert. Ja, obwohl bei Doom musste man auch Schlüssel suchen. Das ist ja nicht so, als ob da nicht hier auch Rätsel drin gewesen wären. Okay. Ja, was weißt du denn über Rage? Weil ich weiß nichts. Ist es auch wieder so Höhlen oder ist es so wie Far Cry irgendwie draußen oder irgendwas muss doch Ja, das ist das Einzige, was ich weiß. Also, erwähnenswert das ist sein. Ansonsten draußen. könnten wir gleich wieder zum nächsten Thema weitergehen. Das ist draußen. Du hast da irgendwie ganz weite Landschaften mit riesigen Texturen. Ich glaube, technisch soll das ziemlich cool sein. Punkt. Also das sieht aus wie so ein Endzeit-Wild-West-Szenario. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist bestimmt ganz witzig. Aber ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Eigentlich sieht es in den Videos schon sehr cool aus. Ich lasse gerade parallel ein Video laufen. Und es sieht schon eindrucksvoll aus. Aber die letzten Spiele von ID waren halt immer irgendwie ein bisschen langweilig. Das war halt immer nur Ballern, ne? Ja, vom. irgendwie, außer dass es jetzt realistischer aussieht, ist irgendwie passiert nicht mehr viel, oder? Nö. Was habe ich denn? Ich habe letztens gesehen, das war das von der Armee? Nee, das war nicht von der Armee. Ich glaube, ich weiß nicht, was es war oder wofür es ursprünglich war. Jedenfalls war das so ein Ding, was du als Gaming-Simulator nutzen konntest. Du hattest in der Mitte so einen Punkt, wo du halt irgendwie stehen konntest, wie so ein, ja, wie so ein Rundum-Kino. Also du hattest dann so 360 Grad Leinwand um dich rum, ne? Egal in welche Richtung du geguckt hast, hattest du halt Bild. Und dann hast du auch wie bei so einem ja, wie bei so einem Spielhallen-Zocker-Game irgendwie so eine Knarre in die Hand bekommen. So, und jetzt kommt der abgefahrene Teil. Rund um diese Fläche in der Mitte hattest du den Boden ausgestattet mit frei aufgehängten Kugeln. So, und dann hat er deine Bewegung halt gecheckt. So, du bist auf dieser Fläche von Kugeln gelaufen, hast dich aber währenddessen nicht von der Stelle bewegt. Dieser Boden hat gecheckt, wie du stehst, wie du dich bewegst und hat halt die Bildschirme dementsprechend geschaltet. Und so konntest du halt in so einem Rundum-Bildschirm-Ding durchlaufen mit einer Knarre in der Hand irgendwie Baller-Game machen. Ja, schön. Muss ich mal gucken, ob ich den Link finde, aber das ist wieder sowas, da würde ich mir denken, ja, das ist wieder so eine schöne Erweiterung. Ja, neulich habe ich gelesen, dass Microsoft an einer Art Holodeck arbeitet. Holodeck stelle ich mir auch so ein bisschen wie so 3D-Rundum-Monitor vor. Ja, genau, Ich bin nicht so. Ich kennst du bin. kein Ich Holodeck von kenne Star Holo, ich Trek? kenn Holodeck vom technischen Prinzip her. Und ich habe auch eine Star Trek-Folge mit Holodeck gesehen, aber ich bin weder Star Trek noch Holodeck fest. Also, ich weiß, Okay, das ist halt ja, so ein gut, das Raum ist und ein dann drückt Raum, man das auf ist den ein Knopf Raum, und dann ist groß, man halt nicht ähnlich, irgendwie wie du so. es gerade gesagt hast, mit so einer, ich sag jetzt mal, mit Bildschirmen drin. Das ist halt erstmal ein Raum, der Projektionsflächen hat und da wird da was reinprojiziert. Ja, aber es ist Also ja im nicht Grunde nur genau eine. das, was du gerade beschrieben Aber hast. es ist ja nicht nur Bildprojektionsfläche, sondern beim Holodeck ist ja, glaube ich, das Konzept dahinter, dass das Zeug halt irgendwie auch alles anfassbar ist, oder? Also da ist jetzt nicht irgendwie so ein Gitter in die Luft projiziert, sondern das packst du halt an und da kannst du nicht durchlatschen, oder? Ja, das ist alles extrem realistisch. Das ist eigentlich wie richtige Welt, das Holodeck. Es hat leider nie einer erklärt, wie das genau funktioniert. In Star Trek. Nicht mal bei Star Trek, die erklären doch sonst immer alles irgendwie bis aufs Ende. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, du brauchst einen Tricorder, einen Gummi, einen Schraubenzieher und ein Ein bisschen Metamaterial. MacGyver-Holodeck-Hersteller. Genau. Und dann kannst du entweder ein Holodeck oder eine Atombombe bauen. Auf jeden Fall brauchst du Metamaterial. Und Microsoft macht das Ganze jetzt aber irgendwie ohne anfassen, also nur gucken. Das Ja, Trip ich Club glaube. Holodeck. Du darfst nur anfassen, du darfst nur gucken, darfst aber nicht anfassen. Genau. Er stelle ich mir aber auch durchaus interessant vor, so für den ein oder anderen Anwendungsfall. Da könntest du zum Beispiel schön ein eigenes Planetarium betreiben. Ja. Ich habe neulich gelesen, wo ich gerade Metamaterial gesagt habe. Ich weiß nicht, ob es gibt ja wirklich Metamaterial. Irgendwelche Forscher haben herausgefunden, also irgendwie dieses Material, was schwärzer ist als schwarz. So dunkle Materie. Nee, das Nee, ist was also anderes, oder? Metamaterial haben sie es genannt. Frag mich jetzt nicht, wie das physikalisch oder chemisch begründet ist. Es ist einfach irgendwie schwarz, ist eigentlich nur zu 18% schwarz oder sowas. Und Metamaterial ist 80% schwarz, also schon verdammt schwarz. Ne? Und ich weiß auch nicht, was das jetzt irgendjemandem bringt, aber auf jeden Fall ist es schwärzer als das Schwarz, das wir so kennen. Mich nervt das ja bei den TFTs immer an, dass die nicht so schwarz sind, wie früher die Röhren schwarz waren. Metamaterial, sage ich da nur. Ja, Meta-Adapter. Metamaterial. Demnächst gibt es dann Metamaterial Metal. Und weiß nicht. Punkt. Den Meta-Ding. Können wir das Thema wechseln? Eigentlich weiß ich da gar nichts drüber. Na gut. Was haben wir denn noch für Themen? Ich weiß es nicht. Surprise me. Halloween. Ja. Das ist bald wieder. Und dann klingeln hier wieder Leute. Bei mir hat noch nie einer geklingelt. Bei mir hat vor 2 Jahren oder 3 Jahren das erste Mal jemand geklingelt und jetzt klingeln die hier wild rum. Durch die Amerikanisierung der Jugend durch die amerikanischen Fernsehmedien, Serien und alles andere. Wird das jetzt hier präsent? Weil der SpongeBob Halloween feiert, klingeln bei mir die Leute. Das musst du dir mal reinfahren. Und die wollen auch nur was haben. Die machen nicht mal Streiche, wenn du nichts machst. Die haben halt auch Angst, ne? Das ist armselig, oder? Ja, schon. Also wenn dann auch richtig, dann würde ich schon erwarten, dass die mir da echt was antun, ne? Weißt du, hätten die den Kindern mal ein Märchen erzählt, ne? Dann hätten die vielleicht auch Angst, bei anderen Leuten zu klingeln. So, wer weiß, ob da die Hexe dahinter ist und so, ne? Ich hätte mich das ja nicht getraut. Nee, ich mich auch nicht. Sehe ich genauso. Und so modifizierte Süßigkeiten irgendwie abgeben, ist ja auch nicht die feine englische Art. Was, modifizierte? Ja, so wie hier die Scheibe Toast für den Waschbären. Der geneigte Hörer weiß jetzt, was gemeint ist. Genau. Wer uns regelmäßig zuhört, der hat jetzt kein Fragezeichen im Kopf. Genau, ansonsten kann man das irgendwo nachhören, in so einer Waschbärenfolge. Ja. Rage hat aber ziemlich gute Kritiken bekommen, wenn ich mir das so anschaue. Hast du denn überhaupt einen Rechner, der irgendwie so aktuelle Games noch klar kann? Nee. Ja, sehr schön. Ich glaube, das gleiche. Also mein Rechner ist relativ flott, aber die Grafikkarte, die sackt halt mittlerweile. Mein Laptop, der kriegt ein bisschen was hin. Also auf dem habe ich sogar neulich noch Far Cry 2 ausprobiert. Nee, Crysis 2. Das lief auch in einer halbwegs, also in einer relativ niedrigen Auflösung. Ich bin ja kurz davor, mir mal Minecraft anzugucken. Da habe ich jetzt schon so viel gehört und gesehen und jetzt gibt es auch noch irgendwie eine Android-Version, nicht von dem Original, sondern irgendwie so ein Klon. Aber da bin ich mit der Steuerung nicht zufrieden, weil ich brauche schon so was, Maus und Tastatur. Aber das ist, glaube ich, irgendwie was ich mir auch mal angucken will. Da gibt es ja auch Freaks, die alles Mögliche nachgebaut haben. Also funktionierende 8-Bit-Mikroprozessoren in Minecraft, wo du irgendwelche Hebel umlegst, um die Eingaben zu tätigen und dann rollen da Kugeln auf Bahnen lang und addieren sich und hier und runter und dann gehen am Ende Fackeln für die Ausgabe an. Okay. Und da kannst du halt echt komplexe Operationen reinschicken. So, ja, so ein 8086 nachgebaut in Minecraft aus Blöcken. Okay. Nee, ich stehe nur auf Ballerspiele. Ja, nee, ich ja gar nicht. Aber da gab's ganz früher mal irgendwie ein Spiel, The Incredible Machine hieß das. Oh, ja, da kann ich, das habe ich ganz, ganz lange, habe ich mir gedacht, das ist doch auch was du eigentlich auf so einem Tablett richtig toll machen konntest, aber bisher gab es nicht. Jetzt, ich müsste jetzt mal anklicken, weil ich habe mir jetzt gestern oder vorgestern auch nochmal so eine Trial-Version von so einem Ding runtergezogen und das heißt, das heißt Apparatus und das sollte für die Android-Plattform funktionieren, also auch für die Handys, muss kein Tablet sein und da hast du auch so ein Incredible Machine, das kostet zwar irgendwie 2 Euro, aber das habe ich noch nicht ausgegeben und ich habe mir mal die Trial-Version angeguckt, da sind auch ein paar Level dabei und das ist einerseits von der Grafik her richtig schön und richtig schön umgesetzt. Muss ich mich noch mal 1-2 Tage mit beschäftigen und vielleicht ist es irgendwie mal wert, 2 Euro ausgegeben. Ja, warum nicht? Das finde ich das Schöne an Apps, da ist die Hürde, irgendwas zu kaufen, ist relativ gering. Das kann man schon mal machen, wenn irgendwas gut ist. Hat man eigentlich noch Rückgaberecht bei Apps? Bei Google ist es zumindest so, dass du rückerstatten kannst, aber nur 15 Minuten nach dem Kauf. Ach, richtig, genau. Das war mal 24 Stunden. Jetzt sind es nur noch 15 Minuten, ne? Ja, wo du dann in die lustige Situation kommen kannst, wenn du irgendwie ein Spiel oder eine Applikation, wo dann danach noch ein riesiges Texturenpack oder sowas runtergeladen wird. Ich habe zum Beispiel so ein X-Plane Flugsimulator, wenn du den das erste Mal installierst, holt er sich halt ein 200-Megabyte-Pack nochmal runter. Und je nachdem, an welcher Verbindung du da hängst, kann es halt sein, dass bevor du das Ding das erste Mal startest, die Zeit halt schon abgelaufen ist. Ja. Ja, das ist natürlich doof. 15 Minuten, ich meine, sie werden schon Erfahrung haben, aber ich glaube, ich bräuchte länger, um zu wissen, ob ich eine App taugt als 15 Minuten. Ja, aber also bei fast allem, was man irgendwie kaufen kann, gibt es ja auch nochmal eine Demo-Version. Und ich habe jetzt eigentlich fast, ich glaube, ich habe noch nichts, wo ich gesagt habe, oh, das fand ich so schlecht, dass ich es hätte zurückgeben wollen. Ja. Ich glaube, einmal habe ich mich verklickt und habe aus Versehen so eine Webcam-Software gekauft, aber hat irgendwie 50 Cent gekostet. Ja. Das Teuerste, was ich mal gekauft habe, war so ein Stadtführer von Barcelona. Es hat 5 Euro gekostet. War halbwegs brauchbar, aber ach, war okay, aber war jetzt nicht so berauschend. Sollte halt auch dieses Augmented Reality drin haben, dass du mit der Kamera quasi vor die Gebäude guckst und dann sagt er dir automatisch quasi in dem Live-Bild über dein Handy, was das ist. Das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert. Ich glaube, die teuerste App, die ich hier habe, ist auch für 5 Euro mein Podcast-Client auf dem Android-Phone. Der heißt irgendwie BeyondPod und ja, der war das auch wert. Okay, ja, sehr gut. Jo. Ich guck mal kurz auf die Set-Uhr. Das ist so anzeigt nicht, dass der Sound dann einfach wieder weg ist. Was soll weg sein? Nicht, dass der Sound auf einmal wieder weg ist und wir dann da stehen und nackt sind. Nee, passt alles noch. Jo, gibt's noch was zu empfehlen? Ein Film oder Ein Film. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt geschaut habe. Oh doch. Wir haben geschaut Bridesmaids. Sagt mir nichts. Das ist so eine Standardkomödie über eine Hochzeit. Ist aber sehr, sehr lustig gewesen. Und Bad Teacher mit Cameron Diaz. Den habe ich auch gesehen. Den fand ich lustig. Der war ganz lustig, ja. Netter Zeitvertreib, so. Ja. Und was war... Hattest du mal so eine Lehrerin? Nee, leider nicht. Wir hatten mal eine Referendarin, die war eigentlich... Das darf ich jetzt wieder nicht sagen, weil meine Freundin bestimmt irgendwann diesen Podcast hört. Aber die fand ich damals, glaube ich, relativ nett. Nett. Aber, Ich war einfach zu jung. Ja, und das ist ja dann, wobei Referendar, dann hast du noch nicht dieses Lehrer-Schüler-Ding, was irgendwie nie geht, ne? Ja, Referendar-Schüler geht, glaube ich, auch nicht. Und was war der dritte Film? Der dritte Film haben wir nur angefangen, haben aber nicht weitergeguckt. Das ist The Tree of Life. Von Terrence Malick. Dieser hochgelobte Film mit Brad Pitt und der so das und Jean Penn. Der geht um eine Familie, die einen Sohn verloren hat und Bruder und Vater und es nie wirklich verarbeitet und sind quasi immer noch im Zwist miteinander, aber es geht gar nicht so sehr um die Geschichte, als um die Darstellung, um die Visualisierung dieses ewigen Lebenskreislaufs von Leben zu Tod. Und es wird in unfassbar langgezogenen Naturaufnahmen, Makro- und Mikro- Aufnahmen werden da gezeigt, also das ganze wirr irgendwie. So wie es bei Space Odyssey 2001? Ja, so ähnlich. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr so sehr an Space Odyssey 2001 erinnern, aber ähnlich nervenbelastend irgendwie. Also es war schon extrem. Ich glaube, da muss man sich irgendwie mal Zeit nehmen und muss den richtigen Tag erwischen, um den zu gucken. Ja, es ist irgendwie, der Film ist irgendwie wie vor so einem Bild zu stehen, mit dem man nichts anfangen kann und sich zu zwingen, dieses Bild komplett zu verstehen. Also da geht es eigentlich nur darum zu sagen, was wollte der jetzt eigentlich damit sagen? Müsste ich mir mal angucken. Ich habe mal aus dem Augenwinkel mal irgendwie irgendwo rumstehen sehen. Vielleicht mal einen Blick riskieren. Was kann ich denn empfehlen? Ich fange erstmal an mit was Neuem. Der hieß Sinners and Saints oder Saints and Sinners, ich weiß es nicht ganz genau. Der ist so ein Actionfilm, würde ich sagen, und ein bisschen wie, wer den vielleicht von früher kennt, Der blutige Pfad Gottes. Oder im Englischen, glaube ich, Boothook Saints oder sowas. Geht es wohl auch irgendwie um Cops, die sagen, ja, hier die bösen Jungs, die kriegen ja eh nicht ihre Gerichtsstrafe, also machen wir die mal platt. Ja, so Standard-Story, aber echt richtig gut gemacht. Halt, schöner Actionfilm, geht gut ab. Dann habe ich gesehen, Return of the Living Dead. Und da habe ich mir gleich mal komplett Teil 1 bis 5 reingefahren. Ja, die kann man auch mal durchaus gucken, wenn man die nicht kennen sollte. Die sind geil. Und dann empfehle ich noch so einen Klassiker. So einen Film, den ich mir immer wieder angucken kann. Der ist auch alt, der ist aus den 80ern oder sowas. Und der heißt Blood In, Blood Out. Das ist so ein 3 Stunden mexikanischer Gangster-Knast-Essay-Film. Ich weiß nicht, kennst du den? Nein. Angucken. Ich stelle mal einen Link rein, der ist cool. Ja. Was mich total schockiert hat neulich, als jemand verlinkt hatte, irgendwie das Poster The Human Centipede. Den Einser oder das Zweier? Es war ein Poster für den Zweier, aber ich wusste gar nicht, was das ist. Und das Poster fand ich weird und dann habe ich draufgeklickt und habe dann irgendwie einen Trailer gesehen und das ist ja kompletter Bullshit. Ja. Da geht es ja irgendwie darum, dass irgend so ein verrückter Typ Leute sammelt, um die dann um Mund an den Arsch zu nähen in einer Kette. Ja, genau, das ist Teil Da gibt es ja 1. dann Hier kannst so du einen. aufhören und das war die Beschreibung von Teil 1. Nähe 3 Leute, nähe 3 Leute zu einem Human Centipede, also menschlicher Tausendfüßler zusammen. Ich habe den im englischen Original gesehen, weil normalerweise gucke ich ja gar keine Filme im Englischen. Ich bin ja so ein Deutschgucker, aber den hatte ich nicht anders. Und da war das Lustige, dass der kaputte Wissenschaftler, der das macht, wie nicht anders zu erwarten, natürlich ein Deutscher war. Und dementsprechend konnte man sich den noch so halbwegs angucken. Zu dem zweiten habe ich noch keinen Trailer gesehen. Da ist es aber auch, glaube ich, so, dass nochmal wenn du das Bild des Tausendfüßlers dir vor Augen führst, die Arme und Beine des Tausendfüßlers auch nochmal durch einzelne Menschen ersetzt werden, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Inhaltsbeschreibung gelesen und da stand nur sowas wie inspiriert von den Ereign nee, inspiriert von der Idee des Doktor sowieso aus dem ersten Teil will irgendein Typ, der so irgendwie, keine Ahnung, was für einen Hintergrund hat, diesmal ein Human Centipede mit 100 Leuten bauen. Also totaler Quatsch. Also ganz ehrlich, wer sich sowas ausdenkt. Aber ich weiß, ich habe auf einmal die Verknüpfung gekriegt, weil ich hatte vor Wochen mal eine South Park-Folge gesehen, die hieß auch The Human iPad oder sowas. Da ging es darum, dass, und ich konnte damit null anfangen, ich wusste gar nicht, wo das herkommt, dass alle Leute, die bei Apple, weil alle hatten auf einmal ein iPad in South Park, nur der eine, Kyle oder so, hatte keins. Und dann hatte sich auch ein iPad gewünscht und musste erst irgendwelche Benutzungsbestimmungen bestätigen. Er hat sie natürlich, wie das jeder macht, nicht durchgelesen, weil die seitenweise lang waren. Hat dann auf Akzeptieren gedrückt und auf einmal kamen dann so die schwarzen Anzugtypen von Apple vorbei, haben ihn mitgenommen und wollten dann ein Human iPad aus den Leuten bauen, die auf Akzeptieren gedrückt haben, weil sie ja einverstanden waren, zu einem Human iPad gemacht zu werden. Und alle so irgendwie, er wollte, dass ihren Freunde ihm helfen und keiner hat ihm irgendwie geholfen, weil alle sagen, ja, hast du etwa auf Akzeptieren gedrückt? Und so, ja, klar habe ich ihn. Nein, du musst es doch durchlesen, da stand es drin, wir haben das nicht akzeptiert. Und dann hat er angefangen, irgendwie Steve Jobs so ein Human iPad aus den Leuten zu bauen. Ja, cool. Zu dem Human Centipede habe ich auch mal auf Facebook was gesehen. Wenn du bei jemandem die Profilseite anklickst, dann hast du ja einmal das Hauptbild auf der linken Seite und dann nochmal rechts oben halt diese drei, vier Thumbnails, ne? Ja. Und da hatte sich auch jemand hingesetzt und hatte halt dort so kleine GIF-Piktogramme auch von einem Strichmännchen Human Centipede gemacht. Also dreimal das gleiche Bild halt hintereinander, was dann auch so aussah, als wären die direkt aneinander geflanscht. Habe ich seitdem aber nicht mehr gefunden, wollte ich bei mir auch mal implementieren. Ja, das ideale Thema, um die Leute in die Nacht zu entlassen. Macht euch Gedanken, mit wem ihr gerne zusammengenäht werden würdet und schreibt es in die Kommentare. Gibt's bei dir jemanden und wärst du gerne vorne oder hinten? Ich wäre gerne vorne und der Rest ist mir egal. Ich weigere mich, diese Frage zu beantworten. Na gut, dann machen wir das nächste Mal. Ich wäre nicht gern an dich genäht. Ja, weil ich schon vorne bin. Ja, noch ein Opfer für dazwischen suchen. Boah, mir wird gerade schlecht. Obwohl ich glaube, du hast verloren, sobald du nicht mehr vorne bist. Echt? Warum? Erklär mal. Guck dir den ersten Teil an. Boah, mach Schluss, ey, ist ja nicht mehr zu ertragen. Ja, dann mache ich das. Dann, ja. Ne? Schluss. Schönen Abend noch. Und ja, schreibt mal Comments, wenn ihr das bis hierhin gehört habt. Weil irgendwie glaube ich nicht, dass es einer bis zum Ende schafft. Ja, wir haben es doch auch schon wieder geschafft. Ja, dann musst du jetzt noch Tschüss sagen und dann haben wir es geschafft. Tschüss.